fahre jedes Jahr nur nach Italia, zum Palmenstrand am blauen Meer, denn dort traf ich sie und ich vergaß sie nie. Es gibt für mich keine andere mehr. Renata, du hast so schwarzes Haar. Renata, du küsst so wunderbar. Renata, oh Renata, wenn du willst, bin ich schon morgen da. Wir gingen Hand in Hand den weißen Strand entlang. Sie schaute mich so zärtlich an. Dann kam, was kommen muss. Ich gab ihr einen Kuss und unsere große Liebe begann. Renata, du hast so schwarzes Haar. Renata, du küsst so wunderbar. Renata, oh Renata, wenn du willst, bin ich schon morgen da. Schwarzes Haar, oh Renata, du küsst so wunderbar. Renata, oh Renata, wenn du willst, bin ich schon morgen da. Renata, du hast so schwarzes Haar. Renata, du küsst so wunderbar.